Anlässlich des Monats des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis 27. Juli gab kürzlich die Sozialideologie-Studiengruppe der Jugend der Demokratischen Republik Kongo eine Erklärung ab und forderte darin die USA dazu auf, für die Entspannung der Lage und die Schaffung einer friedlichen Umwelt auf der koreanischen Halbinsel mit der anachronistischen Druckkampagne gegen die DVRK sofort aufzuhören.